hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin, und sie wurde die Treppe hinaufgeführt. Die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hofe halten. Nun war sie fein und zart und sehr schön, ging hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände, und wer sie wäre. »Ei, die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht.« Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, »Da hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse. Dem mag sie helfen.« Der Junge hieß Kürtchen, Konrätchen. Dem musste die wahre Braut helfen, Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König. »Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen.« Er antwortete, »Das will ich gerne tun.« »Nun, so lasst mir den Schinder rufen und da dem Pferd, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.« Eigentlich aber fürchtete sie sich, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen wäre. Nun war das so weit geraten, dass es geschehen und der treue Falada sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt, da war ein großes finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Falada seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, gib den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, als sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen, »O, du Falada, da du hangest!« Da antwortete der Kopf, »O, du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie hier und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Silber. Und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie, »Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Land, dass es ihm nachlief, und bis es wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und er konnte keine Haare kriegen. Da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr. Und so hüteten sie die Gänse, bis dass es Abend wurde, dann fuhren sie nach Haus. Den anderen Morgen, wie sie unter dem finstern Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau, »O, du Falada, da du hangest!« Es antwortete, »O, du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen!« Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen, und Kürtchen lief und wollte danach greifen, da sprach sie schnell, »Weh, weh, Windchen, nimm dem Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, dass es nachzulaufen hatte, und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht und es konnte keins davon erwischen, und sie hüteten die Gänse, bis es Abend wurde. Abends aber, nachdem sie heimkamen, ging Kürtchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?« sprach der alte König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr erginge. Da sagte Kürtchen, »Des Morgens, wenn wir unter dem finsteren Tor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie. Falada, da du hangest. Da antwortet der Kopf, O du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen. Und so erzählte Körtchen weiter, was auf der Ganswiese geschehe und wie es da dem Hut im Wind nachlaufen müsste. Der alte König befahl ihm aber, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, wie es morgens war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejung die Herde getrieben brachten und nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlten vor Glanz. Dann sprach sie wieder, »Weh, weh, Windchen, faß Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis dass ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, dass es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flocht ihre Lockenstiel fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem allen so täte. »Das darf ich euch und keinem Menschen nicht sagen, denn so hab ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben wäre gekommen. Er aber drang in sie und ließ ihr keinen Frieden. Willst du mir's nicht erzählen, sagte der alte König endlich, so darfst du's doch dem Kachelofen erzählen. Ja, das will ich wohl, antwortete sie. Damit musste sie in den Ofen kriechen und schüttete ihr ganzes Herz aus, wie es ihr bis dahin ergangen und wie sie von der bösen Kammerjungfer betrogen worden war. Aber der Ofen hatte oben ein Loch, da lauerte ihr der alte König zu und vernahm ihr Schicksal von Wort zu Wort. Da war's gut, und Königskleider wurden ihr alsbald angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte. Die wäre ein bloßes Kammermädchen, die wahre aber stände hier als die gewesene Gänsemagd. Der junge König aber war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und gute Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zu der einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und gutes Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf. Was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte, welches Urteils ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut. Die ist nichts Besseres wert, als splitternackt ausgezogen in ein Fass, inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen, geworfen zu werden, und zwei weiße Pferde davor gespannt, müssen sie, Gass auf Gass, ab zu Tode schleifen. Das bist du, sprach der alte König, und dein eigen Urteil hast du gefunden, und danach soll dir widerfahren, welches auch vollzogen wurde. Der junge König vermählte sich aber mit seiner rechten Gemahlin, und beide regierten ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Ende von Die Gänsemagd. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.